Eins musst du wissen, ein Kaiser ist nie für sich allein. Mit mir zu leben wird oft nicht einfach für dich sein. Was andere wichtig sind, wird sich ändern. Doch ich hab ja dich. Nichts ist schwer, solang du bei mir bist. Wenn ich dich hab, gibt es nichts, was ich meinen Mut mal verliere, finde ich ihn wieder bei dir. Es fehlt mir nichts, wenn du nur bei mir bist. Im Joch der vielen Pflichten geht mancher Traum verloren. Doch unser Traum bleibt nah. Wir sind nicht wie die anderen zum Glücklichsein geboren. Doch füreinander da. Du wirst das Leben bald durch meine Augen sehen. Und jeden Tag mich ein wenig mehr verstehen. Hier nimm diese Kette als Zeichen, dass du nun bei mir bist. Wie kostbar! Ich lieb dich, ich brauch dich. Wenn ich meinen Mut mal verliere, finde ich ihn wieder bei dir. Es fehlt mir nichts, wenn du nur bei mir bist. Ich lieb dich, ich brauch dich, lass mich nicht.